die Zeichen nicht erkannt, vorangeschritten, ohne vorwärts zu kommen. Auf dem Weg zu viele Pfade ausgewichen, so hat's begonnen, dass ich mich verirrte. Das Ziel habe ich aus den Augen verloren. Gespenster, die mich begleiteten, unsichtbar, erfreuen sich über mein Schicksal, offenbar. Jedoch, dass ich ende, ist nicht ganz machbar. Auf dem Weg zu viele Pfade ausgewichen, so hat's begonnen, dass ich mich verirrte. Das Ziel hab ich aus den Augen verloren. Wie man hier rausfindet, hat ich mal Sagen entnommen. Die Zeichen nicht erkannt, vorangeschritten, ohne vorwärts zu kommen. Auf dem Weg zu viele Pfade ausgewichen, so hat's begonnen, dass ich mich verirrte. Das Ziel hab ich aus den Augen verloren. Gespenster, die mich begleiteten, unsichtbar, erfreuen sich über mein Schicksal, offenbar. Jedoch, dass ich ende, ist nicht ganz machbar. Auf dem Weg zu viele Pfade ausgewichen, so hat's begonnen, dass ich mich verirrte. Das Ziel hab ich aus den Augen verloren. Wie man hier rausfindet, hat ich mal Sagen entnommen. Dass es nicht fruchtet, auf Glück zu hoffen, nach so viel Schmerz will ich nicht glauben. Hat's mich auch so hart getroffen, egal, die Dämonen werden noch staunen. Meine dunkle Seite ohne dem Bösen zu verfallen, das ist meinen Feinden ganz sicher entfallen. Ich finde auch manchmal an Schmerz zufügen Gefallen. Angst einflößen ist meine Philosophie, wie ich Dinge beschreibe, über dies und das übertreibe, bis Mächte aus dem Kosmos mit mir sind, mit denen ich ab dann Pläne schmiede, bis ich stark genug bin und jeden Abgründiges besiege. Zeichen nicht erkannt, vorangeschritten, ohne vorwärts zu kommen. Auf dem Weg zu viele Pfade ausgewichen, so hat's begonnen, dass ich mich verirrte. Das Ziel hab ich aus den Augen verloren. Gespenster, die mich begleiteten, unsichtbar, erfreuen sich über mein Schicksal, offenbar. Jedoch, dass ich ende, ist nicht ganz machbar. Auf dem Weg zu viele Pfade ausgewichen, so hat's begonnen, dass ich mich verirrte. Das Ziel hab ich aus den Augen verloren. Wie man hier rausfindet, hat ich mal Sagen entnommen.